نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا المرة الماضية عن الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام، تكلمنا عن الاعتزاز بالنسب، وتكلمنا عن المرأة في المجتمع العربي، عن الزواج والطلاق، وتكلمنا عن وأد البنات وقتل الأولاد والحروب والسطو والعلم والقراءة. واليوم سنتكلم عن الحالة الأخلاقية للعرب إن شاء الله. Im vorigen Unterricht, barakallahu fikum, haben wir erwähnt, wie die Araber gesellschaftlich und sozial mäßig waren. Wir haben über die Frau in der arabischen Gesellschaft gesprochen, wir haben über Heirat und Scheidung gesprochen, wir haben über Stolz auf Familien Stamm und so weiter gesprochen. Wir haben über allgemeine Themen, die mit der arabischen Gesellschaft zu tun haben, gesprochen. Heute reden wir über die Werte, die die Araber gehabt haben. Allgemeiner. Die waren allgemeine Werte, die bei den Arabern bekannt waren. Natürlich ist unser Unterricht auf Arabisch und Deutsch. للعرب كان هناك عند العرب مثالب، يعني صفات سيئة، كالعنجهية والعصبية والظلم وسفك الدماء والأخذ بالثأر واغتصاب الأموال والتعامل بالربا وأكل مال اليتامى، شرب الخمر، السرقة، الزنا. كان فيهم كثير من الأمور، اللهو، اللعب، المجون، القمار، الميسر، يعني إلى غير ذلك. ولكن رغم هذا كان عند العرب من الأخلاق الفاضلة والكريمة الكثير. بعدين أغلب gab es schlechte Eigenschaften allgemein. Zum Beispiel die waren arrogant. Die waren arrogant. Nicht alle natürlich, aber die meisten waren arrogant. Wir sind Araber, wir sind die Besten. So war die Sache. Sie waren fanatisch für ihre Völker oder für den Stamm. Sie haben Unrecht getan. Sie haben viel Blut vergossen. Sie haben Rache gehabt. Das bedeutet revanchieren und Rache nehmen. Sie haben Vermögen von den anderen weggenommen ohne Recht. Sie haben Vermögen von Weißen weggenommen. Sie haben Zinsen gehabt und Wucher. Sie haben sich gegenseitig bekämpft und sie haben die anderen ausgebeutet. Sie haben auch sehr viele, zum Beispiel, sie haben diese Lottospiele gehabt, wie zum Beispiel Lotterie sozusagen, Spiele und Glücksspiele haben sie gehabt. Aber von der anderen Seite haben die Araber auch gute Eigenschaften gehabt. Und das ist wichtig, damit wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in welcher sozusagen Umgebung ist er aufgewachsen, salawatullahi wasalamu alaihi. Schlechte Eigenschaften hat er nicht gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Aber das waren diese Eigenschaften, die ich erwähnt habe bei den Arabern. Aber es gab bei ihnen auch gute Eigenschaften. Hubbul Hurriya wa Iba'ul Daimi wa Zill. Al-Arabi kan yuhibbul Hurriya wa Ya'ba al-Yuzal. Yani hatta annahu iza yuzal la yamut khair lahu min an yazil nafsah lil-nas. وفي قصص في تاريخ العرب على هذه الأمور. وكانوا كان في عندهم الشجاعة الشجاعة، وكانوا مضربا للأمثال في الشجاعة، وانعكس ذلك عليهم حتى بعد الإسلام، فكانوا مضربا للأمثال في شجاعتهم. شجاع ما يخاف، يعني هو مستعد أنه يدخل على ملك ويتكلم معه هكذا، ما كان عندهم، ما كانوا مثل الآخرين، شجاع. ثالثا الكرم، وهذا معروف. Von diesen guten Eigenschaften haben die Araber erstmal, die haben die Freiheit geliebt. Freiheit. Also die waren alle freie Menschen. Keiner von ihnen könnte man so sagen, wenn er gefesselt wäre oder der dürfte nicht zum Beispiel seine Freiheit ausüben, das war für ihn wie sterben. Lieber sterben, als ohne Freiheit zu leben. So waren die Araber. Und natürlich, sie haben lieber sterben, als erniedrigt zu leben. Oder sozusagen, dass man diese Araber erniedrigt. Zweitens, sie waren tapfer. Diese Tapferkeit, was die Araber gehabt haben. Und die waren sozusagen, die waren beispiellos in diesem Zusammenhang. Und nach dem Islam auch haben die Araber das gezeigt. Das heißt, der Araber, wenn er gekämpft hat, der hat niemals seinen Rücken gedreht und ist weggelaufen. Das war für sie eine große Schande. Und ich habe euch voriges Mal erzählt, dass ein Dichter, der wollte wegfliehen, weil der war mit manchen Kämpfern und dann waren sie alle getötet. Und der wollte weg. Dann hat einer ihm gesagt, du sagst doch, الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم und du fließt weg, der kam zurück. Du akzeptiere ich nicht. Das heißt, der hat ihm gesagt, du sagst ja, die Nacht und der Tag, die Wüste und die Pferde kennen mich. Schwert und Spree und Speer und Schreibfeder und die Seiten kennen mich, das wird, ich bin Dichter und ich bin tapfer und so weiter. Und du fließt jetzt weg? Er kam zurück und er wurde getötet. Das heißt, Tapferkeit haben diese Leute, für sie war normal, der geht rein und der redet zu einem König, der redet zu einem, egal wer, zum Kaiser, der ist seine Freiheit und seine Tapferkeit. Zügigkeit. طبعا هذا الخلق متأصل يا أخوة، متأصل بالعرب طبعا. نحن اليوم حتى عرب ما صرنا عرب. أنا العربي وخاصة من أهل البادية، حتى فقط بل من المشاهير حاتم طائي، مرة ابنه سب كلبة عندهم، قال له لا يا ولدي لا تسب الكلبة، قال له أبي هذا كلب، يعني شو سبيت الكلب؟ قال له لا، هاي في فضل علينا، قال ما هو فضلها؟ قال فإنها تنبح في الليل حتى يأتينا الأضياف. تصور، يعني يريد أنه الكلب تنبح في الليل ويشعل نار في الليل حتى الضيف فقط يأتيه حتى يستضيف الناس. يعني هذا واحد مضرب للمثل طبعا، كرم، الكرم العربي معروف، وهذا أكد الإسلام عليه. Drittens Großzügigkeit. Die Araber, bis heute man sagt, ich meine der arabische Großzügigkeit. Die waren so großzügig, wenn sie Gäste bekommen haben, die haben sofort für sie was geschlachtet. Wenn er nicht gefunden hat, dann hat er sein Pferd genommen und er hat das geschlachtet. Und das ist so bekannt, es gibt Leute in der arabischen Geschichte, die waren so bekannt wie zum Beispiel Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, der kommt von einem arabischen Stamm, das heißt Tai. Und dieser arabische Stamm ist bis heute, und bis heute sind sie sozusagen bekannt jetzt, dass sie großzügig sind. Dieser Hatim al-Ta'i, der war so großzügig, Eines Tages, pass auf diese Geschichte, eines Tages hatte er nichts zum Essen gehabt und die Leute kamen zu ihm zu Gäste. Was soll er tun? Der hat sein Wert geschlachtet für sie und er hat ihnen das gegeben. Und er hat das Essen von seinen Kindern und von seiner Frau weggenommen und er hat das den Leuten gegeben. Damit er seine Großzügigkeit behält. Dazu mehr als das, Hatim al-Ta'i, eines Tages hat sein Sohn einen Hund bei ihm beschimpft. Der Vater hat ihm gesagt, mein Sohn, beschimpfe nicht diesen Hund. Der hat ihm gesagt, warum? Das ist ein Hund. Der hat ihm gesagt, nein, tu das nicht. Dieser Hund bellt in der Nacht. Und wenn die Leute Bellen von Hund hören, dann kommen sie zu uns als Gäste. Deshalb, dieser Hund macht uns Gutes. Das wird, sie wünschen sich, Gäste zu bekommen. Heute haben wir auch diese Eigenschaft verloren. Möge Allah uns bewahren. Abu Talib, vor dem Islam und im Islam auch, der hat den Islam nicht angenommen, aber vor dem Islam, Abu Talib, der hat Schulden gemacht, damit er die Pilger empfängt und ihnen Essen gibt. So großzügig waren die Araber vor dem Islam. Und der Islam hat das bestätigt. Und er hat das verlangt. Aber heute, weder praktizieren wir Islam, noch sind wir, Tfaddal Habibi, noch sind wir, haben wir diese Charaktereigenschaften oder diese Werte. Möge Allah uns bewahren. Al-Muru'atu wa al-Najdah. Al-Muru'atu والنجدة كان العرب إذا رأوا رجلا ضعيفا استنجد بهم كان مباشرة ساعدوه مباشرة كان عندهم خلاص واحد قال لك حتى أنا يعني دخل في جوارك خلاص لو فعل ما فعل كان هذا خلاص ينجدك والقصص في النجدة والشهامة عندهم كبيرة جدا المروءة das ist etwas was man in sich hat das bedeutet das lässt dich Ungerechtigkeit nicht annehmen nicht akzeptieren والنجدة Hilfe leisten sie haben Hilfe geleistet und sie waren wirklich sozusagen respektvoll Trotz, dass sie auch schlechte Eigenschaften gehabt haben, aber dies war bekannt bei ihnen. Als eine Person sie zu Hilfe gerufen hat, sie haben sofort geholfen. Oder jemand geht zu ihnen, der sagt, ja, ich nehme bei euch Asyl. Die haben sofort geleistet. Sie haben gesagt, du bekommst das. Kriege haben sie gemacht deswegen. Der sagt, nein, das geht nicht. Dieser Mann hat meinen Schutz gesucht. Dann gewähre ich Schutz, wenn ich mein Kind verliere, wenn ich mein alles, wenn ich das verliere, dann nein. Weil sie diese Eigenschaften gehabt haben. Al-Wafa'u bil-Ahd. Al-Wafa'u bil-Ahd. Versprechen halten. Hey. Hey, sahih. Al-Wafa'u bil-Ahd. وهو من صفات العرب المشهورة كان ومن أعظم القصص في ذلك قصة السموأل السموأل كان هناك مشكلة بين قبيلتين بالنسبة للسيوف كان في سيوف بينهم فوضعوها عنده عند السموأل فأتت القبيلة الأخرى فأخذوا الابن رهينة فقال له إما تعطينا السيوف أو نقتل ابنك فقال أنا عهدت الآخرين أن ما أعطيهم أبدا ما أعطي السيوف إلا يعني إذا هم وافقوا فقالوا له إذا نقتل ابنك قال اقتلوا ابني فقتلوا ابنه وهو باق على وعده وأكثر من ذلك الحارث بن عباد ظفر بقاتل ابنه المهلهل ابن ربيعة في حرب البسوس فقال له المهلهل، إذا قلت لك أين المهلهل تطلقني؟ قال له أوعدك بذلك. قال له توعد خلاص؟ قال له أوعدك. قال له أنا المهلهل. فقطع أنفه وتركه. الله يهديك. Versprechen halten war eine Eigenschaft eigentlich für die Araber. Egal welche Araber, die haben ihr Versprechen gehalten. Und als man gesagt hat, der hält sein Versprechen nicht, das war eine sozusagen eine Schande für, nicht nur für ihn, sondern für sein Stamm, für Al-Qabila kulha. Und es gibt Geschichten in der arabischen Geschichte, die sind über diese Themen. Es gab eine Person, die hieß As-Samu'al. As-Samu'al. Der war bekannt. Ein arabischer Stamm hat mit dem anderen Problem gehabt. Dann haben sie bei ihm Schwerte gelassen. Als sozusagen, als Hinterlegung. Und er darf das den anderen nicht geben, bis sie das Problem gelöst haben. Was haben die anderen gemacht? Die haben seinen Sohn entführt. Sie haben gesagt, entweder töten wir deinen Sohn oder du gibst uns die Schwerte. Der hat ihnen die Schwerte nicht gegeben und sie haben seinen Sohn getötet. Er hat gesagt, ich werde niemals das Versprechen brechen. Ich werde niemals mein Wort brechen. Egal was passiert. Weil das bei ihnen einen großen Wert gehabt hat. Du sagst ein Wort, dann ist das Vertrag. Nicht wie heute. Du sagst ein Wort und du schreibst und Zeugen und ich weiß nicht, Notar und alles und ja, Latif. Auch noch eine Geschichte, die in der arabischen Geschichte bekannt ist. Es gab einen Krieg zwischen den Arabern wegen eines Kamels. Jetzt abgesehen davon. Dummheit ist dabei. Wegen Kamel 40 Jahre Kampf. Kamel. Aber heute nicht wegen Kamel, heute wegen Erdöl. Ich meine, Kamele, Erdöl, naja, die Welt entwickelt sich aber. Auf jeden Fall, die haben gekämpft, zwei arabische Stämme. Rabi'a und Bani Bakr, Taglib mit Rabi'a und Bani Bakr. Und Bakr auch. Und die waren übrigens verwandt. Aber die haben Harb al-Basus, hieß das. Al-Harith ibn Abbad, einer war Führer, sein Sohn wurde getötet. Einer hieß Al-Muhalhal, hat ihn getötet von der anderen Stamm. Und Al-Harith ibn Abbad kannte Al-Muhalhal nicht. Das wird Gesicht, der hat ihn nicht gesehen, weil der war klein. Der andere war ein alter Mann und so. Eines Tages hat er einen Mann gegen einen Mann gekämpft und der hat ihn besiegt im Kampf und er könnte ihn töten. Der andere, der hat ihm gesagt, suchst du doch nach Al-Muhalhal? Der hat ihm gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, wenn ich dir sage, wer Al-Muhalhal ist und wo ist er, wirst du mich freilassen? Der hat ihm gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, ist das Versprechen? Der hat ihm gesagt, natürlich. Der hat ihm gesagt, ich bin Al-Muhalhal. Der will ihn nur, weil er seinen Sohn getötet hat. Der hat ihm gesagt, du bist frei. Der hat nur seine Nase geschnitten. Der hat ihm gesagt, du bist frei. Der hat ihn freigelassen. Warum? Der hat gesagt, Versprechen halten. Es gibt nicht. Ein Versprechen ist fertig. Punkt. Nicht wie unsere Leute heute. Und der Islam hat das bestätigt. Al-Afu inda al-Maqdira. Verzeihung, wenn sie auch die anderen besiegen. فلذلك ما كان العربي يجهز على جريح يعني ما كان يقتل جريح Verzeihung, wenn er auch die anderen besiegt. Die Araber haben einen Verwundeten im Kampf nicht getötet, weil das für sie sozusagen ihre Ehre verletzt hat. حماية الجار وإجارة المستجير. يعني إذا يتواحم قال لهم أنا في جواركم خلاص يحموا بكل ما لهم لو حتى اضطروا أنهم يقاتلوا من أجله. وهذا فعلوه مع النعمان المنذر لما قاتل ضد الفرس شوتس جذيغن und die Nachbarn schützen. Wenn, zu Arabern bist du gegangen, du hast ihnen, als man ihnen gesagt hat, ich suche Schutz bei euch, die haben sofort geleistet und egal was mit ihnen passierte, haben das gemacht. Das wird, wenn ihr Stamm vernichtet worden wäre, nur wegen Schutz leisten, haben sie Schutz geleistet weiter. Es gibt auch Geschichten dafür. Ich will jetzt nicht alles erzählen. Al-Qana'atu wal-Rida bil-Yasir. Die waren bescheiden. Die waren bescheiden und die haben das akzeptiert, was sie bekommen haben. Die haben Schafe, Kamele gehabt und das ist alles. Und die waren zufrieden mit ihrem Leben. Quwwatu ar-Ruh wa 'azamatu an-Nafs. Die haben starke Persönlichkeit, starken Charakter gehabt. Und das hat man gesehen, indem sie Gedicht gemacht haben. Und sie haben keine Angst gehabt vor den anderen. Geduld. Geduld. As-Sabr ala al-Makarih. Wa kull hadhihi as-sifat aqarraha al-Islam. Und diese alle Eigenschaften, die man erwähnt hat, hat den Islam auch bestätigt. Der Islam hat diese Eigenschaften bestätigt. Und er hat das sozusagen in die richtigen Bahnen gebracht. Es gab natürlich andere auch Eigenschaften bei ihnen. Die haben nicht gelogen. Ma kanu yakzibu. Adam al-Kazib. Abu Sufyan als Heraklius von Römern, als er ihn Abu Sufyan fragte, wie ist Mohammed, ob er lügt oder sowas, Abu Sufyan hat gesagt, hätten die Leute nicht geschrieben, dass ich eines Tages gelogen habe, hätte ich hier gelogen. Aber nee, Lügen, bei ihnen war das. Und der Islam kam und er hat diese Eigenschaften bestätigt. Das war ein System für sie, ja. Trotz, dass sie auch schlechte Eigenschaften gehabt haben. Aber wenn man diese Sachen sieht, ja, die Frage ist jetzt, warum haben sie diese Eigenschaften? Natürlich, diese Leute müssten diese Eigenschaften haben. Die gut sind auch zum Teil und die schlecht sind zum Teil wegen zwei Dinge. Erstens, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Umgebung aufwächst, die ehrlich ist, die stark ist, die tapfer ist und so weiter. Und von der anderen Seite, damit der Prophet diese Eigenschaften, die sich schlecht haben, damit er ihnen sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, damit sie sich ändern. Das ist die Prüfung in diesem Zusammenhang. Und das ist sehr wichtig. ثم ناتي إلى حالتهم الاقتصادية حالة العرب الاقتصادي قلنا العرب كانوا بدو حضر بدو وحضر أما البدو فكانوا يرعون وينتقلون بالنسبة للعشب أما الحضر فكانوا يعتمدون على الزراعة والتجارة وكان عند العرب أهل مكة مثلا كان عنده تجارة إلى اليمن وتجارة إلى الشام رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكانوا طبعا كان العرب يتعاملون بالربا كثير ما يتعاملوا بالربا والإسلام أتى فحرم هذه الأمور وكان عند العرب أسواق أسواقا كثيرة كان عندهم أسواق كثيرة مشهورة مثل عكاظ وإما مجنة أو مجنة وذو المجاز وهذه كانت أسواق يجتمع فيها العرب يبايعون ويبتاعون وكانوا ينشدون شعرا كانوا ينشدون فيها شعرا وأفضل شاعر كانت تعلق كان يكتب شعره بماء الذهب ويعلق على الكعبة ويعلق على الكعبة وكانوا من أفضل الناس شعرا فذلك أتت معجزة القرآن أيضا معجزة يعني معجزة القرآن في تركيب ألفاظه وفي جزالة كلماته إلى غير ذلك. دي wirtschaftliche Situation bei den Arabern. Die Araber, die waren zwei Teile, wie wir schon gesagt haben. بعدين. Die Araber, die haben zwei Teile gehabt. die waren zwei Teile. Der erste Teil waren diese Beduinen. Das bedeutet, sie waren immer auf ständiger Suche nach Grün und nach Regen. Und die haben Zelte gehabt, die haben ihre Zelte getan, die sind geblieben paar Tage, paar Wochen und dann sind sie woanders dann gereist. Am meisten, die haben Kamele gehabt, die haben Schafe gehabt und so weiter. Und wenig haben sie auch gehandelt. Die anderen, die waren die Araber, die in den Städten und Dörfern gelebt haben. Diese Leute, die haben angebaut, Getreide und so weiter. Und sie haben prinzipiell gehandelt. Das wird mit verschiedenen Sachen gehandelt. Und die Araber, die waren Händler. Das ist bekannt. Die waren Händler. Und deshalb haben die Leute von Mekka zwei Karawanen gehabt. Die waren so große Karawanen. Eine Karawane ging im Sommer nach Syrien und eine Karawane ging nach Jemen im Winter. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Quraysh, لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Allah subhanahu wa ta'ala hat das erwähnt. Das wird die Reise oder die Karawane im Winter und die Karawane, Handelskarawane im Winter, Handelskarawane im Sommer. Die Araber auch haben viel mit Wucher gearbeitet und mit Zinsen, was wir heute auch haben. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Und die haben Märkte gehabt. Die waren in bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten. Es gab Märkte. Es gab in Mekka-Markt, es gab in Arafa und so weiter. Aber sie haben drei große Märkte gehabt. Bekannt. Die waren diese Märkte, Reisemärkte. Das war Ukav, Majanna, Zul Majaz. Ukav, Majanna, au Mijanna, au Zul Majaz. In diesen Märkten haben die Leute gehandelt. Und dazu haben sie gedichtet. Und der beste Dichter wurde sein Gedicht in Goldwasser geschrieben und auf die Kaaba gehängt als Ehrung. Und das heißen Al-Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat. Das heißen Al-Mu'allaqat. Natürlich, barakallahu fikum, diese Märkte, die waren auch nach dem Islam geblieben und dann später nicht mehr. Aber alhamdulillah, das ist erlaubt, dass man barakallahu fikum sieht. Und es gab bei den Arabern, taban, عند العرب, بعد ما تكلمنا عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني وكل هذه الليل, لا شك انه كان عندهم ايضا يعني حضارات مثل دولة حمورابي وبقانونه دولة الغساسنة والمناذرة والى غير ذلك. وإن شاء الله في المرة القادمة سنبدأ بالفصل الثاني وهو الكلام عن إبراهيم عليه السلام, حتى نتكلم عن إبراهيم ثم نتكلم على إسماعيل عليه السلام ثم على أهل مكة ونتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. Nachdem wir erklärt haben, dass die Araber verschiedene sozusagen Stämme gehabt haben und wir haben auch natürlich über ihre wirtschaftliche Lage, über ihre politische Lage, über ihre oder Situationssystem, Wertesystem und alles haben wir besprochen. Dann sagen wir noch ein paar Wörter noch. Die Araber haben wie Staaten gehabt, wie zum Beispiel Staat von Hammurabi mit Gesetzen und so weiter und Staat von Al-Ghassasin Al-Manadira. Und inshallah, das nächste Mal fangen wir mit dem zweiten Kapitel dieses Unterrichtes, in dem wir über Ibrahim alayhi salam sprechen, über Abraham alayhi salam. Das heißt, wir werden seine Geschichte nicht jetzt ganz, aber ein bisschen über seine Geschichte erzählen, dann über Ismail a.s., dann über die Mekkaner, über Mekka und Quraysh, und dann beim dritten Kapitel fangen wir mit der Geburt von Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das geht weiter dann, sein Geburt, Jugend, wie alt ist er und so weiter, bis er Prophet geworden ist, bis die Auswanderung, dann haben wir einen Teil und dann inshallah fangen wir mit dem zweiten Teil, und das ist die Auswanderung, nach der Auswanderung, das wird in Medina, bis zum Sterben von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich parallel auf Deutsch für die Brüder und Schwestern erzählen wir auch die Geschichte von den Khalifen. Wir haben jetzt über Abu Bakr gesprochen, dann fangen wir jetzt inshallah mit Umar an und so weiter, dass wir ein Kompakt oder ein Paket Barakallahu fikum von Unterrichten haben über die Geschichte von den Arabern und die Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann von den Khalifen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إذا عندكم سؤال تفضلوا. طيب شو عندك سؤال؟ الله حرموه لأنه فيه فيه فيه تأكل حقوق الآخرين وتستغل الآخر. يعني مثلا أنا أقول لك أعطيني 100 أورو، أنا بحاجة ل 100 أورو الآن، أنت تقول لي خذ 100 ولكن رجع لي 150. طيب أنت شو عملت حتى تأخذ 50؟ هي تجارة. فلذلك قال الكفار، قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله سبحانه وتعالى حرم الله البيع وأحل الربا. حرم الله شو؟ حرم الله الربا وأحل البيع، أحل البيع وحرم الربا سبحانه. قلنا لك استغلال الناس، أكل أموال الناس بالباطل. الربا هو السرقة العلنية. حتى علماء الاقتصاد يقولوا الربا سرقة علنية للناس، والله سبحانه وتعالى يمحق الربا، والذي يأخذ ربا الله يعلن الحرب على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في سورة، هذا حديث الله يهديك. اي نعم، عندكم أسئلة؟ لا. سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في لويتم